Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Wandel oder Tod, Saudi-Arabiens Kampf gegen den islamistischen Terror. Eine Sendung von Reinhard Baumgarten. Erheb dich, wirf den Schlaf ab, der Islam ist zurück, wir marschieren für Gott, rufen zum Dschihad. Saudische Terroristen werben im Internet. Beinahe 90 Zivilisten sind in den vergangenen 1,5 Jahren in Saudi-Arabien Opfer von Terroranschlägen geworden. Im Namen Gottes verbreiten die Extremisten per Video ihre Terrornachrichten. Sie prahlen mit ihren begangenen Verbrechen und sie kündigen neue an. Im Namen Gottes glauben diese religiös verblendeten Extremisten zu handeln, wenn sie wie in El Khobar an Pfingsten 22 Zivilisten abschlachten, darunter 19 Ausländer. Dieses Jahr wird, so Gott will, ein Jahr der Zerstörung und des Unheils für die Ungläubigen und Feinde unseres Glaubens. Zu den Feinden ihres Glaubens zählen die Terroristen den Westen im Allgemeinen, die USA im Besonderen und die saudische Führung im Speziellen. Die unverhohlenste unter den ungläubigen Regierungen ist die saudische Regierung, die nicht Gottes Gesetzen folgt, die das Land der beiden Heiligtümer den Kreuzfahrern geöffnet hat. Sie hat die arabische Halbinsel und ihre Reichtümer in den Dienst des internationalen jüdisch-kreuzfahrerischen Plans gestellt, indem sie die Errichtung von Militärbasen erlaubt hat und indem sie Amerika mit Öl zum niedrigsten Preis versorgt. Die saudische Führung hat mittlerweile begriffen, welch enorme Bedrohung von den religiös verbrämten Fanatikern auch für ihre eigene Herrschaft ausgeht. Aber bei der Ursachenforschung konzentrieren sich die Herrscher in Riad nicht auf die offensichtlichen Fehler und Versäumnisse im Innern, sondern sie suchen die Schuldigen außerhalb des eigenen Machtbereichs und sie versteigen sich zuweilen zu kruden Verschwörungstheorien. Außenminister Prinz Saud al-Faisal. Es ist kein Geheimnis, dass radikale zionistische Elemente auf der ganzen Welt eine heftige Kampagne gegen das Königreich Saudi-Arabien gestartet haben. Das Aufhetzen ist zur Konspiration geworden. Der Anführer der letzten Angriffe stand in Kontakt mit den beiden Dissidenten al-Faqi und al-Masari. Diese beiden sind wertlos, aber es ist bekannt, dass sie Verbindungen haben und dass sie sogar finanziert werden aus mit Israel verbundenen Quellen. 15 der 19 Attentäter vom 11. September 2001 waren saudischer Herkunft. Das offizielle Riad hat fast ein Jahr gebraucht, um das einzugestehen. Und nun morden Terroristen im eigenen Reich. Selbstkritisches Hinterfragen nach den Gründen des hausgemachten Terrors, das ist nicht die Sache der Herrschenden und Regierenden in Saudi-Arabien. Dr. Abdurrahman Zamil, königsnahes Mitglied der 120-köpfigen Majlis Ashura, der beratenden Versammlung, hat in den USA Ingenieurwesen studiert und dort auch promoviert. Saudi-Arabien, sagt er nicht ohne Zorn, sei keine Brutstätte islamischer Terroristen. Andere hätten den Terrorismus in das Königreich hineingetragen, meint der Industrielle aus El Khobar im Osten des Königreiches. Saudi-Arabien hat niemals Extremisten hervorgebracht. Wer Extremisten hervorgebracht hat, ist Amerika. Denn sie sind doch in den 80er Jahren nicht nur nach Saudi-Arabien, sondern nach Ägypten, Algerien, Palästina, Irak und Pakistan gekommen. Sie haben all diese Leute rekrutiert, um gegen den Kommunismus in Afghanistan zu kämpfen. Tatsächlich sind tausende junger Saudis in den 80er Jahren nach Afghanistan gegangen. Tatsächlich, sagt der Islamist Mohammed el-Hudayf, sind viele nach ihrer Rückkehr ins wahhabitische Königreich wie mutmaßliche Terroristen behandelt und damit möglicherweise in eine weitere Radikalisierung gedrängt worden. When they come back, mistreated. Als sie zurückkamen, sind sie misshandelt worden. Die arabischen Regierungen sind für die Zunahme dieses Phänomens verantwortlich, weil sie die Zurückkommenden inhaftiert, gefoltert und ausgefragt haben. Sie fanden sich also misshandelt, arbeitslos und verdächtigt. Sie haben beschlossen, diese Regierung will uns nicht. Früher ist Mohammed el-Hudayf mit einem Sack voller Münzen einkaufen gegangen. Der schmächtige Mann mit der heiseren Stimme hat sich geweigert, Geldscheine in die Hand zu nehmen, weil auf ihnen die saudischen Herrscher abgebildet sind. Gott aber, so doziert der in den USA ausgebildete Kommunikationswissenschaftler, verbiete die Abbildung von Menschen. Jahrelang hat El-Hudeif aufgrund seiner islamistischen Ansichten im saudischen Gefängnis geschmort. Heute erscheint er den Behörden geläutert. Heute versucht er zu vermitteln, er versucht zu erklären, woraus sich die religiös begründete Unduldsamkeit speist. Sie rekrutieren die Leute, indem sie auf misshandelte Menschen, die gefoltert wurden, zugehen, auf Arbeitslose, die angeblich nichts wert sind. Das bedeutet Leben für dich. Nimmst du dieses Leben hin? Das ist doch kein gutes Leben. Du musst als ein Champion sterben, als ein Märtyrer. Schließ dich uns an. My brother is jailed now. Because he's accused of. Mein Bruder wurde eingesperrt, weil er beschuldigt wird, er kenne welche von jenen, nach denen die Regierung sucht. Er sagt, er kennt niemanden, aber jemand hat ihn beschuldigt. Seit 4 Monaten sitzt er jetzt im Gefängnis. Ich habe mit dem Innenminister gesprochen. Sie sagten mir, er muss mit uns kooperieren. Das ist lächerlich. Wenn dieser junge Mann freikommt, glaubst du, er wird die Regierung lieben? Wird er nicht. Do you think he will love the government? He will not love it. Riad im Juni 2004. Der US-Bürger Robert Jacobs wird vor seiner Wohnung erschossen. Die Täter nehmen die Bluttat auf und stellen sie anschließend ins Internet. Jacobs hat in der Hauptstadt Mitglieder der saudischen Nationalgarde ausgebildet. Seine Mörder wussten genau, wen sie im Visier hatten. Sie haben ihn ausgespäht, sind ihm gefolgt, haben ihn regelrecht hingerichtet und dann sind sie unerkannt entkommen. El-Khobar, Pfingsten 2004. 4 Terroristen in uniformähnlicher Kleidung überfallen das Petroleum Center der Ölstadt am Persischen Golf. Sie schießen auf alles, was sich bewegt. Sie töten zahlreiche Menschen und sie dringen schließlich in die Oasis-Wohnanlage ein. Dort nehmen sie rund 50 Geiseln und verschanzen sich in einem mehrstöckigen Hotel. Saudische Sicherheitskräfte stürmen nach stundenlanger Belagerung das Gebäude. Sie finden 9 getötete Geiseln mit durchgeschnittener Kehle. 3 der 4 Terroristen können unerkannt entkommen. Einer wird verletzt festgenommen. Das Blutbad von El-Khobar kostet 22 Zivilisten das Leben. Darunter sind 19 Ausländer. Gott hat uns heute einen deutlichen Sieg geschenkt. Die heldenhaften Mujahideen der Al-Quds-Brigaden haben einige Kreuzfahrer unterschiedlicher Nationalität getötet und verwundet. Unter ihnen waren Amerikaner, die durch die Straßen geschleift worden sind. Kein Land tut so viel gegen Terrorismus wie Saudi-Arabien, sagt Außenminister Prinz Saud Al-Faisal. Unter den rund 70.000 westlichen Ausländern im Königreich mehren sich die Zweifel, trotz königlicher Sicherheitsgarantien. De facto Herrscher Kronprinz Abdullah. Die Ausländer sind hier, um dem Land zu helfen. Wir haben sie dazu eingeladen. Gemäß der Scharia, dem islamischen Recht, stehen sie unter unserem Schutz. Die Worte mögen Sie wohl hören, allein einer wachsenden Zahl sogenannter Expatriates fehlt das Vertrauen. Viele denken ans Weggehen, viele sind auch schon gegangen. Und genau das ist der Terroristen Ziel. Die westlichen Experten besetzen wichtige Positionen in der saudischen Ölindustrie. Gehen Sie, könnten wirtschaftliche Probleme folgen, die das Königshaus gegenüber der eigenen Bevölkerung nachhaltig in die Bredouille bringen könnten. Denn in Saudi-Arabien, dem Land mit den größten bekannten Ölreserven weltweit und der größten Erdölförderung, hängt der Himmel schon lange nicht mehr voller Geigen. Das Land hat ein stetig wachsendes Arbeitslosenproblem. Armut breitet sich aus, Unzufriedenheit macht sich breit, sagt der Liberale Turki El-Hamad. The economy is not as it used to be. We have a high rate of unemployment. Die Wirtschaft ist nicht mehr so, wie sie war. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit. Wir haben das Phänomen Terrorismus. Unsere Schulen und unsere Lehrpläne müssen geändert werden. Vor 20 Jahren betrug das Pro-Kopf-Einkommen eines Saudi rund $28.000. Jetzt ist es weniger als 8.000. Wir haben ein sehr hohes Bevölkerungswachstum. Wir haben heute nicht mehr die gleichen Beziehungen zu anderen Ländern. Man wirft uns Terrorismus vor. Bei all dem sagen wir brauchen keine Reform. Die Fakten sagen, das Land braucht Reformen. Sehr schnelle Reformen. Im Februar verfassen gut 800 Intellektuelle und Liberale eine Petition an das Herrscherhaus, in der sie Reformen und den Übergang von der absoluten zur konstitutionellen Monarchie fordern. Tagelang geschieht nichts, dann handeln die Königlichen. Ein knappes Dutzend Wortführer wird festgenommen und wandert hinter Gitter. Die meisten kommen frei, nachdem sie sich schriftlich von ihren Forderungen distanziert haben. Drei sitzen noch immer im Gefängnis. Alles stagniert. Dieses Land wird durch alte Institutionen geführt, vielleicht auch durch überhaupt keine. Dieser Regierungsstil mag für das Königreich vor 30, 40 Jahren gut gewesen sein, aber das Königreich ist heute anders und auch das Umfeld ist anders. Internet, Mobiltelefon, Satellitenfernsehen. Jahrhundertelang war das Stammland des Islams aufgrund seiner geografischen Lage weitgehend isoliert. Das geht heute nicht mehr. Saudi-Arabien ist dank seines Ölreichtums ein unverzichtbarer Teil der Welt. Die von Osama bin Laden geistig inspirierten Terroristen wollen das Rad in dieser ohnehin erzkonservativen Gesellschaft noch weiter zurückdrehen. Ihnen schwebt ein System nach dem Vorbild der von der Macht entfernten Taliban in Afghanistan vor. Sie nutzen die neuen Massenmedien, die neuen technischen Möglichkeiten, aber gleichzeitig lehnen sie die damit verbundenen gesellschaftlichen Errungenschaften der Moderne entschieden ab. Zudem wissen sie, wenn sie Saudi-Arabien kontrollieren, dann können sie den Westen und hier vor allem das energiehungrige Amerika mächtig unter Druck setzen. Die gewaltbereiten Extremisten mögen derzeit noch eine verschwindende Minderheit in Saudi-Arabien sein, meint der emeritierte Sozialwissenschaftler Turki El-Hamad. Aber das geistige Klima in dem wahhabitischen Königreich macht deren Zunahme eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich. Wir haben hier die Gedanken, den religiösen Diskurs, der die Terroristen herangezogen hat. Sie sind also nach Afghanistan gegangen, nach Tschetschenien und in all diese Länder, um mit der Idee zurückzukommen, jeden und alles verurteilen und für ungläubig erklären zu können. Es ist eine Mischung aus beidem. Aber wir können die internen Wurzeln der terroristischen Ideen nicht leugnen. Auf Terrorist-Ideas. Genau das versuchen die Herrschenden aber so gut es geht. Sie werden dabei nicht nur von den erzkonservativen Geistlichen unterstützt, sondern von ihnen sogar gehörig unter Druck gesetzt, an dem vor Generationen eingeschlagenen religiösen Kurs festzuhalten. Und darin besteht das Hauptproblem, sagt Turki El-Hamad. Das Wertesystem der saudischen Gesellschaft, basierend auf dem vor mehr als 100 Jahren geschlossenen Bündnis zwischen dem Stamm der El-Sauds und den religiös reaktionären wahhabitischen Geistlichen, ebnet den Weg in die Radikalität. There are certain values should be spread, you know, in our educational system. Bestimmte Werte sollten durch unser Erziehungssystem verbreitet werden, wie etwa Toleranz, der Umgang mit anderen Menschen und Rassen oder Ungläubigen. Es gibt Werte, die müssen in die Köpfe junger Kinder eingepflanzt werden, um eine neue Gesellschaft zu haben. Wenn wir fortfahren, unseren Kindern Hass und Intoleranz beizubringen, dann wachsen die heran und das geistige Umfeld für Terrorismus wird damit geschaffen. Die warten dann nur darauf, von jemandem mitgenommen zu werden. Just waiting for a person, you know. Laut einer zwischen August und November vergangenen Jahres unter 15.000 Saudis durchgeführten Umfrage lehnt eine breite Mehrheit zwar Terrorismus entschieden ab, aber knapp die Hälfte der Befragten hat Sympathie für den Terrorchef Osama bin Laden bekundet. Bislang setzt die saudische Führung vor allem auf die Sicherheitskräfte, um den Terrorismus zu bekämpfen. Doch damit, meint Turki El-Hamad, werden lediglich die Symptome, nicht aber die Krankheit selbst bekämpft. We have to have reform. Okay, we have to have a representative political system. Wir brauchen Reformen. Wir brauchen ein repräsentatives politisches System und eine Zivilgesellschaft, um jedermann die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Wir brauchen wirtschaftliche Reformen, um Jobs für die Arbeitslosen zu schaffen. Vor allem brauchen wir kulturelle Reformen durch unsere Schulen. Wir sollten in unseren Schulen das Konzept der Toleranz lehren, das Konzept des Nichthassens anderer, nur weil sie die anderen sind. Just because they others, we have to have reform, yes. I think we will reach a point. At that point, there will be only two choices. Wir werden an einem Punkt ankommen, wo wir nur noch zwei Möglichkeiten haben. Entweder Wandel oder stirb. Vielleicht waren wir in der Vergangenheit und bis heute in der Lage, mit der Welt zu leben und zu bleiben, wie wir sind. In der Zukunft wird die Wahl lauten, du bist ein Teil der Welt oder du stirbst und verschwindest, wie andere frühere Zivilisationen. Die Zeichen in Saudi-Arabien stehen indessen weiter auf Konfrontation, trotz der jüngsten Erfolge gegen Terroristen. Binnen Jahresfrist haben saudische Sicherheitskräfte bereits drei mutmaßliche Al-Qaida-Führer erschossen, zuletzt in Riad Abdelaziz El-Mukrin. Aber wann immer der saudischen Terrorhydra ein Haupt abgeschlagen wurde, es ist ein neues nachgewachsen. Nun scheint mit dem ehemaligen Polizeioffizier Saleh Al-Awfi, ein Kenner der internen Sicherheitsstrukturen, die Führung des Al-Qaida-Ablegers in Saudi-Arabien übernommen zu haben. Und es scheinen sich auch Befürchtungen westlicher Diplomaten in Riad zu bestätigen, wonach die Extremisten unter den saudischen Sicherheitskräften besonders viele Sympathisanten haben. Saudi-Arabien, meint die in London lebende saudische Sozialwissenschaftlerin May Yamani, ist eine Stammesgesellschaft. Die Verbundenheit zum Stamm, zum Clan oder zur Familie wiegt nach wie vor schwerer als die Loyalität zum Herrscherhaus. Finden sich Stammes- oder gar Familienangehörige auf beiden Konfliktseiten, dann neigen Sicherheitskräfte eher dazu, vermeintlichen Extremisten mit Nachsicht zu begegnen oder gar zu helfen. 15 der 19 Attentäter vom 11. September 2001 kamen aus Saudi-Arabien, 10 aus der südwestlichen Provinz Asir, 5 aus dem westlichen Hijaz. Unter den Tätern war auch ein Mann namens El Ramdi. Laut May Yamani gibt es innerhalb der saudischen Sicherheitskräfte mehr als 6000 El Ramdis. Natürlich ist nicht jeder vom Stamm der El Ramdi ein potenzieller Sympathisant von Terroristen, aber die Familien- und Stammesbande gepaart mit einer in den Randprovinzen noch immer spürbaren Antipathie gegen das Herrscherhaus in Riad sowie der von Turki al-Hamad beschriebenen weitverbreiteten extremistischen Weltsicht dürften aus vielen einfachen Polizisten wie auch Offizieren potenzielle Sympathisanten machen. Die Herrschenden in Saudi-Arabien scheinen nicht wirklich verstehen zu wollen, dass die Zuflüsse gestoppt werden müssen, wenn der Terrorsumpf dauerhaft trockengelegt werden soll. Reformer wie Turki al-Hamad wollen das geistige Umfeld verändern. Sie wollen an der Wurzel beginnen, bei der Formung und Erziehung junger Menschen. Konkret heißt das, die Lehrpläne an Schulen und Universitäten müssen geändert, die Lehrinhalte müssen viel stärker auf die Bedürfnisse der modernen Welt ausgerichtet werden. Leute wie der Abgeordnete Abdurrahman Semil halten das für eine überflüssige Geste gegenüber den durchtriebenen Demokratiebestrebungen der USA im Nahen Osten, die letztlich nur auf die totale Kontrolle der gesamten Region unter der Knute Washingtons abzielten. Our religious school. Unsere religiösen Schulen bringen das hervor, was wir religiöse junge Muslime nennen, die für die Regierung sind. Unsere Lehre, unser Prophet und unsere Gelehrten hier erzählen uns, niemals gegen deinen König oder deine Herren zu revoltieren und sie niemals öffentlich zu kritisieren. Das ist gegen unseren Glauben, weil es Probleme schafft. Wenn du ein Problem hast, dann gehe hin und kritisiere ihn vertraulich. Diese Verfahrensweise mag vor 50 Jahren gut funktioniert haben. Damals hatte Saudi-Arabien etwa 3,5 Millionen Einwohner. Mittlerweile sind es 23 Millionen. Mittlerweile gibt es unter den jungen Saudis eine rapide wachsende Arbeitslosigkeit von mancherorts bis zu 50%. Für Turki al-Hamad gibt es nur einen Ausweg. Reform is a must for anything. Reform ist ein Muss für alles. Du kannst nicht dein ganzes Leben ein Kind bleiben. Länder, Staaten, politische Systeme sind auch so. Auch wenn du ein System hast, das gut ist, muss es reformiert werden, damit es überleben kann. Deshalb brauchen wir Reformen. Das war Hintergrund Politik. Heute Wandel oder Tod. Saudi-Arabiens Kampf gegen den islamistischen Terror. Eine Sendung von Reinhard Baumgarten. Redaktion Christina Jansen. Morgen im Hintergrund Politik, mehr Bildung statt neue Eigenheime, wie Rot-Grün die Förderung verändern will. Hier folgen jetzt die Nachrichten, danach die Kommentare, unter anderem zur neuen Trainersuche des DFB nach der Absage Osijeks.